Kapitel 34 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Badens zweite Kammer. 1. Auf der Eschenheimer Gassen zu Frankfurt an dem Main, da schläft still und verlassen ein edles Jungfräulein. Aus 39 Lappen hat sie ihr Kleid gestickt, mit 39 Kappen ihr blondes Haupt geschmückt. Protokolle gehen und Akten ihr wüst im Kopf herum, vom Schreiben, dem Vertrakten, sind ihr die Finger krumm. Nun soll sie niemand stören, Schildwacht, hab Acht und steh, sie will nichts sehen, nichts hören, der Kopf tut ihr so weh. Schon lange schlummertrunken, verträumt und sorgenvoll, nun ist sie umgesunken auf das 9x99. Protokoll. Und wie sie schläft, da steigen die Geister aus dem Grund, die wiegen sich und neigen den Finger auf dem Mund. Voran im Morgenstrahle, in rosenfarbnem Kleid, das sind die Ideale vergangener guter Zeit. Wo wir noch fröhlich schauten, o deutscher Bund, nach dir, wo wir hofften und vertrauten, gutmütige Kinder wir. Doch sie, dicht hinter ihnen, von ihrem Glanz verklärt, das Alter in jungen Mienen, von Kerker und Flucht verzehrt, das sind die Studiosen, geächtet und umgarnt, das sind die Tadellosen, De Wette, Jahn und Arndt. Den Morgen ihres Lebens, o sprich, du Schläferin, die Blüte ihres Strebens, wo tatest du sie hin? Was lebt, ist alt geworden und trägt des Alters Not. Zu spät nun kommen die Orden, glückselig, welche tot. Der 13. Artikel, er ist doch gar zu klein. In Windel und in Wickel, da schleicht er auch herein. Er hat gewiss die Schwindsucht. Der Tod, der ist ihm nah, gebt Acht, wenn man das Kind sucht, ist's nächstens nicht mehr da. Und weiter mit 1000 Augen, eine Spinne, feist und stark, o wohl, die weiß zu saugen, des Vaterlandes Mark. Sie spann den stärksten Faden, sie saß zunächst am Thron, das war, helf Gott in Gnaden, die Mainzer Kommission. Doch dort, fein ausgeschniegelt, was schleicht da hinterdrein? Verriegelt und versiegelt, soll das die Presse sein? Sie stockt in allen Rädern, sie schleicht und keucht ja nur. Das liegt nicht an den Federn, das liegt an der Zensur. Das freie Reich der Geister, betrogen um sein Recht, die Trefflichsten, die Meister, missachtet wie ein Knecht. Gedanken ungeboren, und doch bereits erwürgt, sieh da, den Sieg der Toren, den die Zensur verbürgt. Zuletzt, die Hände ringend, gebeugt den edlen Leib, einen Marmorstein umschlingend, ein teures deutsches Weib. Hannover, an der Pforte, zu Frankfurt beugt es sich, da wurden ihm die Worte, nicht kompetent bin ich. Nicht kompetent zu schlagen, das Haupt der Tyrannei, nicht kompetent zu sagen, dass mein Eid sei, das kann der Bauer schlichten, der seine Bibel kennt. Und du mitnichten, und du nicht kompetent? Du schläfst, die Glocken dröhnen, sie läuten Sturm, es brennt, zu retten, zu versöhnen, wach auf! Sei kompetent, umsonst, du liegst in Schlummer, du schläfst gemächlich fort, du siehst nicht unseren Kummer, du hörst nicht unser Wort. Was, willst du ewig liegen und schlummern ohne Rast? Wach auf, die Wolken fliegen, die Sterne sind erblasst, schon naht auf rostigen Pfaden der junge Tag geschwind, schon weht, wach auf, aus Baden, ein frischer Morgenwind. Der Itzstein und der Welker, die gehen kühn voran, schon tummeln sich die Völker, schon bricht der Morgen an. Der Welker und der Itzstein, die stehen treu vereint. Was muss das für ein Blitz sein, wenn erst die Sonne scheint? Wach auf, von allen Höhen, schon glänzt es nah und fern. Wach auf, die Hähne krähen, verleugne nicht den Herrn. Die Sonne will sich heben, es ist wohl an der Stund. Wach auf zum Leben, wach auf, o deutscher Bund. 2. Wo jetzt ein Greis ist, alt und krank von Sorgen, des Wartens müd, in Täuschungen ergraut, jetzt möcht er Kraft sich von der Jugend borgen, seit er die Sonne dieses Tags geschaut. Nicht gern jetzt, nicht gerne mag er scheiden, ihn lockt, ihn hält das neue Morgenrot. Das Leben wieder wird der Tod beneiden, wie die Lebendgen sonst den Tod. Denn wieder rasselt des Kiffhäusers Pforte, der Barbarossa fährt im Traum empor. Nicht Schwerterklang, ihn weckten Männerworte, der Ruf der Freiheit traf sein schlummernd Ohr. Das ist nicht mehr der alte deutsche Jammer, das leere Stroh, die Spiegelfechterei. Nein, das ist mehr, ist eine deutsche Kammer, und Freiheit ist ihr Feldgeschrei. Vertreter Badens, deutsche Patrioten, die ihr die Not des Vaterlands gesehen, Itzstein und Welker, mutige Piloten, die unverzagt in Sturm und Wetter stehen. An eurem Wort, am Muster eurer Tugend, erhebt sich neu das kranke deutsche Land. Ihr schleudert Funken in die Brust der Jugend, gießt Feuer in der Männer Hand. Es ist nichts Süßes, Wunden aufzudecken. Hab Dank, dass ihr es doch gewagt. Abwaschen wollt ihr den verjährten Flecken, der unsere Ehre allzu lang verklagt. Das Gift des Wahns, das unser Schild zerfressen, den Rost der Furcht, der unser Schwert entweiht. Frei sollen sein die Herzen, frei die Pressen und Volk und Fürst in Einigkeit. An den Palast habt ihr gewagt zu pochen, vor dem Hannover jüngst vergebens stand. Dem Deutschen Bund habt ihr ins Ohr gesprochen und habt die Losung unserer Zeit bekannt. Ihr habt's gewagt, noch stehen wir froh erschrocken, denn selten noch klang solche Rede hier. Ihr habt's gewagt, und in den braunen Locken den Hauch der Zukunft fühlen wir. Sei Gott mit euch, die Kreise sollen beten, die Männer sollen Ohr und Arm euch leihen, mit euch die Lieder des Poeten, es soll mit euch das Herz der Jugend sein. Ganz Deutschland blickt auf euch, es wird euch krönen, ihr kämpft, frisch auf, um seinen höchsten Schatz. Seid fest und stark und lasst die Missgunst höhnen und lasst dem Schafe seinen Platz. 3. Helle Gläser frischer Wein, schenket ein, aber heute nicht vom Rhein. Heute aus dem schönen Lande Baden, von des Neckars duftigen Gestaden soll er sein. Wo die Reben munter blühen, frisch und grün, wo die Herzen Flammen sprühen, wo der Strom bricht mächtig durch die Klippen, wo, gleich ihm, das Wort von Männerlippen stolz und kühn. Wo ein Stern entgegenlacht aus der Nacht, der die Herzen trunken macht. Stern der Hoffnung, Stern des deutschen Lebens, sei nur diesmal, diesmal nicht vergebens aufgewacht. Die nur Krieg und Aufruhr sahen, abgetan sei das Misstrauen und der Wahn, abgetan, was Fürst und Volk entzweite und der Geist, der Gottgeborene schreite, freie Bahn. Weg mit dem Gedankenmord, freies Wort ist der allertreueste Hort. Nur die Freiheit soll dem Lande walten. Throne selbst kann Freiheit nur erhalten, fort und fort. Und ob auch zu dieser Frist Furcht und List ängstlich noch die Worte misst, doch ein Hoch für Itzstein, Welker, Sandern. doch ein tausendfaches hoch den andern, die ihr wisst. Dieser Namen goldenen Schein, echt und rein, steckt in eure Banner ein. Vorwärts, vorwärts, auf der Freiheit Pfaden. Kennt ihr doch das Losungswort, Hochbaden soll es sein. Ende von Kapitel 34.